1. Zu dieser Zeit sind Meredach Baladon, der König von Babel und Sohn Baladans, einen Brief zur Geschenken König Hiskia, die er von dessen Krankheit und anschließender Genesung erfahren hat. 2. Hiskia freut sich über die Gesandten und präsentiert ihnen daraufhin sein gesamtes Schatzhaus, Welsh Silber, Gold, Gewürz und Kostbares all in Thielt, ebenso wie sein Waffenarsenal und all weiteren Besitztümer in seinen Schatzkammern. Zeigte ihnen als in seinem Palast und im gesamten Bereich seiner Herrschaft, 1 etwas zu verbergen. 3. Anschließend suchte der Prophet Jesaja König Hiskia auf und fragte ihn, was haben diese Männer gesagt, und woher sind sie zu dir gekommen? Hiskia antwortet darauf, sie sind aus einem fernen Land, namlich aus Babel, zu mir gerist. Vor daraufhin erkundigt Jesaja sich weiter, was haben sie in deinem Palast gesehen? Hiskia erwidert, sie haben als in meinem Palast besichtigt, es gibt nichts in meinen Schatzkammern, das ich ihnen verenthalten hat. 5. Daraufhin verkündigt Jesaja Hiskia, hor das Wort Jahwehs, des Herrn der Heerscharen. 6. Es wird ein Zeit kommen, in der als, was sich in deinem Palast befindet und was dein Vorfahren bis zum heutigen Tag angesammelt haben, nach Babel gebracht werden wird, nichts davon wird zurückbleiben, spricht Jahweh. 7. Zu dem Wort man einig deineson, die von dir abstammen und die du zugen wirst, nehmen, damit sie im Palast des Königs von Babel als Kamera dienen müssen. 8. Hiskia erwidet Jesaja Jedok, das Wort Jahwehs, das du verkündetest, ist gutig. Adak namlich, das du meindest waren seine eigenen Lebenszeit Wohlstand und Beständigkeit herrschen werden.